C4. Guten Tag, Sie wünschen? Das Kilo kostet 2,80 Euro. Die sind im Angebot und kosten nur 2,40 Euro das Kilo. Noch etwas?